Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 52. Kapitel. Henochs Morgenlied. Und alsobald verließen die beiden die Hütte und eilten der kleinen runden Anhöhe zu und bestiegen alsobald dieselbe. Denn sie war nur 10 Mannslängen höher, denn der Platz, da die Hütte Adams stand, und war ringsumher frei von allen Bäumen, und die Wipfel der Zedern reichten nur bis zum Fuße dieses freien Hügels, auf welchen zwar ein schmaler, aber sonst recht bequemer Weg führte. Und so kamen sie auf die Höhe 7 Minuten nach eurer Rechnung vor dem Aufgange. Da ließ sich Adam zur Erde nieder, dankte mir für den wieder neu erlebten Tag und bat mich um den Segen, auf dass er dann vermöchte, wirksam in meinem Namen alle seine Kinder zu segnen, in meiner Liebe und aus meiner Gnade. In Klammern nebenbei bemerkt, was ihr jetzt wenig mehr beachtet, und was die Welt für eine Albernheit hält, daher auch ich und mein Segen fernbleiben müssen, so nun alles, dessen lange nicht mehr benötigt wird. Klammer zu. Und als er solches vollbracht hatte, siehe, da gewahrte er mein Wehen und segnete alle seine Kinder vor dem Aufgange. 13. Januar 1841. Als nun der Adam seinen Segen aus mir gespendet hatte allen seinen Kindern und dabei auch wohlgedachte derer in der Tiefe, siehe, da brachen die ersten Strahlen der Morgensonne über den weiten Horizont hervor, und Adam weinte vor Freude beim Anblicke derselben, da seine Augen wieder erblickten meine Gnade, Strahlen über die weiten Fluren der Erde und durch meine Barmliebe aus der Sonne nun auch wieder erwärmt zu werden anfing der durch die Nacht kalt gewordene Boden der Berge, da es auch stets kälter war, denn in der Tiefe, wie es noch heutzutage der Fall ist. Als aber Adam froh gelockt hatte und sah den Henoch voll Freude, da gedachte er desselben und ermahnte ihn zu reden bei der aufgehenden Sonne, wie er es sich schon früher am Morgen gleich nach dem Morgengebete bedungen hatte. Und als der Henoch solchen Wunsch vernommen hatte, siehe, da fing er alsobald an zu reden aus der Liebe, und es war seine Rede folgende: O Vater, du verlangst eine Rede von mir, deren ich nicht fähig bin. Ich soll dir nun den Morgen besingen, gleich dem Seth, der da ist, ein hochbegabter Sprecher in derlei Dingen, und ich nur ein blinder Liebefühler. Siehe, daher möchtest du wohl Nachsicht haben, so ich's nicht vermag, gleich dem hohen Seth. Doch was in meinem Herzen sich regt, will ich ja geben, soweit die Fähigkeit meiner schwachen Zunge reicht. O Vater, was ist dieser matte, schwache, vergängliche Morgen gegen den ewigen Morgen des Geistes aus der unendlichen Liebe des ewigen heiligen Vaters? Die Sonne mit ihrem matten Geschimmer, was ist ihr Licht gegen die unendliche Glorie der Liebe in Gott? Nichts als ein schwarzer Punkt in den Strahlen der göttlichen Liebe. Ja, sie ist der letzte Ausgangspunkt eines winzigen Gedankenfünkchens aus der ewigen Liebe in Gott, und es nimmt uns Wunder, ihre Majestät. Was würden wir denn tun, so wir zu schauen vermöchten die Urquelle alles Lichtes in der Liebe des Vaters in aller ihrer Herrlichkeit? Es sei aber ferne, dass ich darob die Sonne tadeln möchte, sondern das sage ich, dass sie sein soll, eine erste Lehrerin, und uns sage: O ihr schwachen Menschen, was schauet ihr mich matt leuchtende Erdenleuchterin so verwundert an? was auf meiner Fläche eure Auge blendet, wie gierig, wie gering ist es gegenüber dem, was ihr in eurer Brust berget. Wäre mir so viel gegeben wie dem Geringsten unter euch, wahrlich, mein Licht würde nahe an die fernen Pole der Unendlichkeit mit ungeschwächter Kraft dringen. Allein, wo meine Strahlen zurückbleiben, da breitet das Auge eures Geistes noch mit der vollsten Kraft seine Strahlen aus und empfängt dafür wieder frische und noch kräftigere aus dem Morgen der Liebe in Gott. O Vater, siehe, die Sonne hat recht, so sie uns eine solche Lehre gibt mit ihrem ersten Strahle. Denn so wir zu uns selbst zurückkehren und betrachten da den großen, endlosen Raum unserer Gedanken und den noch größeren unserer Gefühle und dann erst den allergrößten der Liebe zu Gott, der gewiss unendlich sein muss, da es uns dadurch erst möglich wird, den unendlichen, ewigen Gott zu erfassen und so zu lieben, wie können wir da das Licht des Staubes es fast anbetend für herrlich und groß halten, das hinreichend Platz hat im Fleischesauge, da der ewige, große, heilige Vater sich von uns lieben und in der Liebe wohl zugänglich erfassen lässt. Es erfreut unser Herz durchs Auge sich der Morgensonne sanften Strahles zwar, und all das Heer der Tiere jubelt lauten Getöses ihr, der holden Tagesmutter entgegen, und der Blumenkelche öffnen sich, um gierig einzusaugen die ersten milden Strahlenspenden des lichten Morgensegens der schönen Sonne. Und die fernen Wellchen des Meeres hüpfen munter gleich jungen Kinderchen und zupfen gleich diesen ihre Strahlenmutter am weiten Gewande des Lichtes. Ja, das sind lauter schöne Bildformgedanken, aber wenn ich bedenke, dass, um all dies Schöne zu empfinden, doch immer ein Mensch dazu gehört, dessen Herz solcher Bildformgedanken wohl fähig ist, so sein Gemüt seine Ruhe treu genommen hat in der Liebe Gottes, so ist da ja der tröstende Nachtgedanke einer der wahren Ordnung, vermöge welchem all diese Morgen und anderen Szenen so gut wie nichts wären, so sie weder gesehen, empfunden, noch gefühlt oder so nach äußerlich begriffen werden möchten von einem Menschen, dem da innewohnt eine lebendige Seele und ihr aber ein ewiger Geist der Liebe aus Gott. Da wir aber solches gar wohl wissen, wie ist es dann aber, dass wir regelmäßig frohlocken, so die Sonne dem Willen Gottes gemäß heraufgetrieben wird, auf dass sie erscheine zur bestimmten Zeit. Und so wir aber unseren freien Geist betrachten, nimmt es uns fast gar nicht Wunder, so wir in ihm ein Licht erschauen, das da nie untergehend in gar wunderbarer Freiheit hin und her strahlt, mit stets gleicher Liebefähigkeit und Kraft in den endlosen Gebieten der Gnade und aller Liebe des ewigen heiligen Vaters. Ja, es verwundert uns ein hängender Tautropfen, wenn seine schillernden Strahlenfarben und Zitterschimmer unser lüsterndes Auge kitzeln, während wir den unermesslichen Lebenswundertropfen der göttlichen Liebe in uns fast unbeachtet lassen. So uns ein frisches Morgenlüftchen anweht, oh, dann frohlocken wir in holden Anmut lächelnd entgegen, aber dass wir unablässig von der frischesten Lebensluft aus dem ewigen Morgen Gottes über und überwehet werden im Angesicht der Sonne des Geistes zum ewigen, freieren und freieren Leben. O, dessen frohlocken wir wenig. So auch spannen wir alle unsere Sehkraft hin zur weit gedehnten, wellenden Meeresfläche und ergötzen uns gewaltig am losen Geschaukel der blitzenden Flut, aber die großen Lichtwogen des endlosen Meeres der göttlichen Gnade gehen an uns gar oft spurlos vorüber, und unsere Freude darüber hat bald ihren Grenzen erreicht. So auch macht uns Staunen ein rot, grün und blau glänzender Schmetterlingsflügel. Aber ein hoher Gedanke in der Brust eines unsterblichen Bruders wird leichtlich als ein loses Machtwerk der trügerisch verschrienen Fantasie verworfen. Und so wird nicht selten das Nest eines Vogels bewundert und Gott dafür rechtlich gepriesen, während ein unschätzbar köstliches Werk des freien, unsterblichen Geistes mit großer Geringachtung hingehalten wird. O, wie erhaben stimmt unser Gemüt das Rauschen der Zedern, wenn ein dreister Wind schonungslos durch die zarten Äste mit Ungestüm rennt, aber das heilige Rauschen des Geistes der ewigen Liebe überhört das windbetäubte Ohr, das im Sturme Sprache sucht und nicht achtet des lauten Rufes der Stimme Gottes in der eigenen Brust. O Vater, da ich schon rede von dir, so lasse mich noch ferner reden aus meinem Herzen, das da einsieht vor Gott, dass es wahrhaft unbillig ist und außer aller Ordnung, so da jemand hat ein großes und ein kleines Gefäß und tut in das große wenig und in das kleine aber vieles, das da nicht Platz hat darinnen und fällt außen herum, da es zertreten wird, während das große Gefäß fast leer steht, darinnen gar vieles wohlgehalten Platz hätte. Unser sinnlicher Leib ist das kleine Gefäß, das wir stets gewaltig überladen, und unseren Geist der Liebe aber als das endlos große Gefäß beachten wir fast gar nicht und tun daher auch ganz entsetzlich wenig hinein. Wir brennen unsere Opfer regelmäßig und glauben dem Herrn einen Gefallen zu erweisen, so wir uns vor dem Opferbrande auf unsere Gesichter in den Staub darniederlegen. Allein, das sind lauter Dinge, zu überlasten das kleine Gefäß, während dabei des großen, dem Herrn allein wohlgefälligen Opfergefäßes der reinen Liebe im Geiste und in der Wahrheit gar wenig bedacht wird. Ich aber bin der Meinung, da wir das eine tun, um zum sichtbaren Zeichen unserer geistigen Blindheit, so sollen wir von der Hauptsache umso weniger abstehen, da durch sie allein nur das wahre, ewige Leben des Geistes der Liebe in Gott bedingt ist. Denn das gemahnt uns jeder Morgen und auf jede aufgehende Sonne, da wir nicht wissen, von wannen sie kommt und was sie ist, ob der Blindheit unseres Geistes. Das gemahnt uns auch die Rinde des Baumes, den sie umkleidet, so dass da niemand behaupten kann, der Baum sei da der Rinde wegen, wohl aber die Rinde des Baumes wegen, damit des Baumes schaffende Kräfte aus Gott geschützt und verborgen bleiben möchten vor unseren fleischlichen Neugierden, dem Geiste aber als ein Winke gelte aus Gott, der da spräche. Siehe, ich habe das Leben vor dem Fleische verborgen, damit der Tod seiner nicht ansichtig werde, und habe verhüllt mein Eigentum in dir, damit du es in dir trügest bis zur Zeit der Enthüllung wohl verwahrt. Unter der Rinde, da wallet ein mächtig Getriebe und handelt und ordnet des ewigen Gottes gar weise und liebevoll ernste heilige Liebe. Da rauschen gar mächtige Ströme des tätigen Lebens aus Gott. O Vater, so ist alles, alles, was wir nur immer mit unserem Fleischaugen ansehen, nichts als ein totes Kleid, innerhalb dessen ein stilles Leben wallt, das uns anziehen soll, und zwar zunächst das Unsrige in uns, und haben wir das in der reinen Liebe zu Gott gefunden, so werden wir erst dann die Wunder um uns lebendig von deren äußerlichen, toter Beschaulichkeit wir uns schon gar so oft selbe fast anbetend für nichts haben hinreißen lassen. Wer möchte denn wohl bewundern einen Tropfen Wasser darum, dass es ein Wasser ist? Was sollte man denn tun beim Anblicke des Meeres oder so ein furchtbarer Regen von oben in zahllose Tropfen zur Erde fällt und dieselben befruchtet? Wenn aber der Geist sein eigen Bild im Tropfen erschauen wird, o Vater, da wird derselbe erst zu sammeln anfangen fürs Gefäß des Lebens und des Wunders gut Rat haben, da er in sich wie in seinen Brüdern nach der früheren Sonnenlehre wohl der Wunder Größtes entdecken wird, das da ist die ewige, unendliche Liebe Gottes voll der größten Demut in uns. O Vater, siehe, so habe ich denn vollendet, nimm es gnädig auf und zeige mir gnädigst an deinen ferneren Willen. Amen. Ende dieses Kapitels.